WDR 5. Neugier genügt. Herr Präsident, meine Damen und Herren Richter und Geschworenen. Seitdem es NS-Verbrecherprozesse gibt, internationale und deutsche, sind fast 20 Jahre lang Angeklagte und Verteidiger nicht müde geworden, uns zu erzählen, dass die Weigerung, an den Massenmorden des Regimes aktiv teilzunehmen, unweigerlich die Verbringung ins KZ, die Lebensgefährdung, den Tod zur Folge gehabt hätte. Es stellte sich heraus, dass nicht ein einziger Fall zu belegen war, ich wiederhole, nicht ein einziger Fall, in dem jemand vor das SS- und Polizeigericht gestellt oder ins KZ gebracht worden wäre. Frankfurt am Main, 24. Mai 1965. Der Jurist und Nebenklägervertreter Henry Ormond hält sein Schlussplädoyer im Auschwitz-Prozess. Knapp 2 Jahre sind seit dem ersten Verhandlungstag vergangen. 16 SS-Täter und ein Häftling werden am Ende verurteilt werden. Auch wenn sie sich stets darauf berufen haben, nur Befehlsempfänger gewesen zu sein und behaupten, sie hätten nicht anders handeln können. Die Strafen reichen von 3,5 Jahren bis zu lebenslangem Zuchthaus. 3 Angeklagte werden freigesprochen. Das Schlussplädoyer von Henry Ormond liegt heute in schriftlicher Form vor. Das Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt bearbeitet gerade den Nachlass des Juristen, dem eine herausragende Rolle während des Auschwitz-Prozesses zukommt. Werner Renz ist Archivleiter des Instituts. Ihn beeindruckt, wie der Jurist Henry Ormond im Auschwitz-Prozess die Angeklagten entlarvte. Ihm ist gelungen, sozusagen den Angeklagten die Maske vom Gesicht zu reißen. Und er hat dies vermocht, indem er sich mit den Verteidigungsstrategien der Angeklagten sehr intensiv befasst hat. Und er ist ihnen sozusagen auf die Schliche gekommen. Er hat ihre Lügen herausgearbeitet und er hat nachweisen können, dass was sie an Entlastungsargumenten vorgebracht haben, nicht der Wahrheit entsprach. Unter anderem behaupten die Angeklagten im Auschwitz-Prozess, sie hätten alles versucht, an die Front zu kommen. Doch genau das Gegenteil sei der Fall gewesen, erklärt Henry Ormond in seinem Schlussplädoyer. Das Töten von jüdischen, polnischen oder sonstigen Untermenschen machte der Mehrzahl absolut nichts aus. Warum sollte man sich wirklich melden? So dumm waren sie nicht, die Angeklagten, denn sie wussten, was sie in Auschwitz und an Auschwitz hatten. Und sie meldeten sich ja auch gar nicht. Sie erzählen es ihnen, weil es sich gut macht, weil sie nicht so schäbig dastehen wollen und weil sie eine plausible Erklärung dafür finden müssen, dass sie in Auschwitz blieben und es vorzogen, gewerbsmäßig den Massenmord zu betreiben. Der Prozess soll Recht sprechen, zugleich aber auch den Deutschen zeigen, was in Auschwitz wirklich geschehen ist. Genau dieses Ziel verfolgen die 3 Hauptinitiatoren des Prozesses. Das sind der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der Auschwitz-Überlebende und Widerstandskämpfer Hermann Langbein und der Jurist Henry Ormond, der als Anwalt die Opfer von Auschwitz und deren Angehörige vertritt. Der Journalist Axel Eggebrecht berichtet von Anfang an regelmäßig für den Rundfunk über den Prozess. In einer seiner Reportagen lässt er sich von Ormond erklären, was ein Nebenklagevertreter ist und welche Rolle ihm in dem Prozess zufällt. Tja, ein Nebenkläger, und er spielt in diesem Verfahren eine Rolle, wie Sie wissen, ist ein mit selbstständigen Rechten ausgestatteter Gehilfe der Staatsanwaltschaft. Er wird natürlich nicht von der Staatsanwaltschaft ernannt, sondern er wird in diesem Fall von den Angehörigen der Getöteten beauftragt und bestellt. Und weil das nun meist juristisch völlig unerfahrene Menschen sind, haben Sie das Recht, sich durch einen Anwalt in dieser Ihrer Rolle als Nebenkläger vertreten zu lassen. Und das ist das, was Sie machen hier bei diesem Prozess. Ganz richtig. Sie vertreten ja eine ganze Reihe, ich glaube 15. Ja, ich vertrete 15 in diesem Prozess aus 12 verschiedenen Ländern. Um die Nebenkläger hat sich Ormond schon seit 1959 bemüht, also 4 Jahre vor Beginn des Prozesses. Seine Absicht? Er will aus jedem Land, aus dem Juden nach Auschwitz deportiert wurden, symbolisch einen Nebenkläger zu dem Verfahren einladen. Mitte 1963 hat Ormond alle Nebenkläger zusammen. Sein Sohn Thomas erinnert sich heute rückblickend, was seinen Vater motiviert haben könnte, die Opfer so vehement zu unterstützen. Also ich denke wirklich, dass es vor allem ein Gerechtigkeitsgefühl gewesen ist. Also das war bei meinem Vater wirklich hochentwickelt. Also er hat es nicht ertragen können, da Ungerechtigkeit einfach hinzunehmen, wie das viele Leute ja können. Also er musste etwas dagegen machen. Er hat da auch seine Verpflichtung gesehen. Neben dem Sinn für Gerechtigkeit war sicher auch seine eigene Erfahrung im Dritten Reich Motiv seines Engagements für die NS-Opfer. Henry Ormond wird 1901 in Kassel geboren. Er stammt aus einer jüdischen Familie. Seine Eltern sterben früh. Mit 7 Jahren ist er vollwaise. Seine Tante zieht ihn auf. Am Ende der Weimarer Republik arbeitet er als Staatsanwalt und Richter in Mannheim. Kurz nach der Machtübernahme Hitlers wird er entlassen und ist noch einige Jahre als Justiziar in einer Kohlehandlung tätig. 1938 wird Ormond verhaftet und ins Vernichtungslager Dachau gebracht. Im Frühjahr 1939 wird er entlassen. Henry Ormond kommt nach Hause mit erfrorenen Händen. Sein Sohn Thomas erfährt später von seiner Mutter, was mit seinem Vater passiert ist. Das ist passiert insbesondere in dieser einen oder in diesen 2 Nächten in Dachau, wo sie im Januar 36 Stunden Appell stehen mussten, nicht in ihren dünnen Drillig-Anzügen. Mir ist auch erzählt worden, dass ihm das Leben gerettet wurde von einem Lagerkameraden, einem jüdischen Viehhändler vom Niederrhein, der ihn gestützt hat, sodass er nicht hingefallen ist. Wenn er gefallen wäre, dann wäre er erfroren, nicht wie viele andere da in dieser Zeit. Ormond emigriert Mitte 1939 nach Großbritannien. Nach Kriegsende zieht ihn die britische Militärverwaltung heran. Er hilft mit, das Kulturleben und die Presse in Norddeutschland wieder aufzubauen und vergibt Lizenzen an Zeitungen. Eine davon ist die Wochenzeitung Der Spiegel. Ein Angebot als Richter lehnt er ab. Ormond will nicht mit ehemaligen NS-Richtern zusammenarbeiten, die in Deutschland nun wieder in Amt und Würden sind. Im April 1950 eröffnet Ormond eine eigene Anwaltskanzlei in Frankfurt. Schon bald engagiert er sich in Wiedergutmachungsprozessen und dann in den NS-Verfahren. Noch ist das Stimmengewirr hier zu vernehmen in diesem Saal. Die Angeklagten haben zum allergrößten Teil schon Platz genommen. Es ist wahrlich ein Monsterprozess. Frankfurt am Main, 20. Dezember 1963. Der Auschwitz-Prozess beginnt. Die Deutschen wissen wenig über das Vernichtungslager, wollen vielleicht auch nichts wissen, genießen lieber den eigenen materiellen Aufstieg im Wirtschaftswunder. Am ersten Verhandlungstag ist der Andrang dennoch groß. Viele Journalisten belagern das Gerichtsgebäude. Für den Hessischen Rundfunk berichtet Werner Ernenputsch. Die Hauptakten, in 80 Bänden aufgegliedert, fassen über 16.000 Seiten. Und allein die Anklageschrift ist 700 Seiten dick. Man hat ja über 1300 Zeugen vor diesem Prozess seitens der Staatsanwaltschaft vernommen. Davon allein 100 Männer aus Auschwitz, die dort eine schwere Zeit durchgemacht haben. In den nächsten Prozesstagen werden die Anwälte der Angeklagten zu Ormonds größten Widersachern. Geladen sind als Zeugen auch ehemalige SS-Mitglieder. Sie sollen berichten, was im Lager geschah. Doch sie lügen nur oder weichen aus. Einer von ihnen, den Ormond befragt, ist Friedrich Ontel. Er soll über die Selektionen an der Rampe von Auschwitz berichten. Er redet sich raus. Verteidiger Hans Laternser unterstützt ihn dabei. Henry Ormond kommt kaum zu Wort. Der Herr Vorsitzende hat Sie vorhin gefragt, ob Ihnen etwas von Richtlinien bekannt war, wie viel bei den ankommenden Transporten ausgewählt werden sollten oder vergast werden sollten. Nein, das ist mir nichts bekannt. Die Frage ist beantwortet. Das ist mir nichts bekannt. Wenn solche Richtlinien bestanden hätten, hätten Sie dann etwas davon wissen müssen? Ich widerspreche dieser Frage. Das ist eine hypothetische Frage, die nicht zulässig ist. Die Frage ist erst, die erste Frage ist beantwortet. Auf die Frage des Herrn Vorsitzenden hat der Zeuge die Frage bereits beantwortet und die der Kollege Ormond eben gestellt hat. Und die jetzt gestellte Frage ist eine hypothetische Frage, die man einem Zeugen überhaupt nicht stellen kann. Hätten Sie Kenntnis nehmen müssen, wenn sowas gestanden hätte? Dann lassen Sie die Frage mich einmal stellen. Hätten Sie etwas als Spieß davon wissen müssen, wenn solche Richtlinien existiert hätten? Das ist eine absolut zulässige Frage. Was meinen Sie? Ich bin der anderer Meinung. Ich widerspreche dieser Frage. Im Prozess bleibt Ormond ruhig, selbst wenn die Anwälte den Opfern unterstellen, sie hätten sich in ihren Aussagen abgesprochen, um sich an ihren ehemaligen Peinigern zu rächen. Auch darauf geht Ormond in seinem Schlussplädoyer ein. So seltsam es anmutet, auch im Angesicht ihrer ehemaligen Peiniger waren sie weder hasserfüllt noch übertreibend, obwohl man für das Gegenteil volles Verständnis gehabt hätte. Oft habe ich mir im Stillen mit Blick auf die gegenüberliegenden Bänke gedacht, ob die, wäre ihnen all das widerfahren, was die Opfer erlebt haben mussten, auch die seelische Größe und menschliche Würde besäßen, sich heute so und nicht anders zu benehmen? Henry Ormond geht mit den Opfern einfühlsam um. Er geht auf sie ein, unterstützt sie. Die Überlebenden von Auschwitz berichten von traumatischen Erfahrungen, wie das Beispiel von Mauritius Berner zeigt. Der Richter befragt Mauritius Berner zunächst zur Selektion an der Rampe. Sie sagten also, Sie sind angekommen, man hat an Ihre Waggontüren gepocht und hat geschrien, aussteigen. Aussteigen. Nun waren doch die Waggontüren verschlossen. Die Waggontüren waren von außen verschlossen. Ja. Der Arzt Mauritius Berner kommt Pfingsten 1944 mit seiner Frau und seinen drei Töchtern nach Auschwitz. Nun, 20 Jahre später, berichtet er beim Auschwitz-Prozess, wie er die Selektion an der Rampe erlebt hat. Und der Strom der Menschen ging vorwärts. Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frau und drei Kinder, drei Töchterchen, tut nichts, Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte, Männer nach rechts, Frauen nach links und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns. Mauritius Berner wird seine Familie nicht wiedersehen. Vollkommen unvorbereitet ist er auch, als er sieht, wer die Menschen an der Rampe selektiert, wer Herr über Leben und Tod ist. Es ist SS-Obersturmbannführer Viktor Capesius, zuvor Arzneimittelvertreter in Ungarn. Als Arzt kennt ihn Berner aus dieser Zeit. Er spricht Capesius an, will wissen, was mit seiner Familie ist. Ich begann zu schluchzen und er sagte mir auf Ungarisch, Neschirion, weinen Sie nicht, die gehen nur baden, in einer Stunde werden Sie sich wiedersehen. Da schrie ich noch meiner Frau und meinen Kindern Ungarisch nach und bin wieder zu meiner Gruppe zurückgegangen. Nie habe ich sie mehr gesehen. Herr, heißt du mal Armand? Herr Zeuge, haben Sie selbst den Dr. Capesius vorher als Arztbesucher in Ihrer Praxis erlebt? Jawohl. Hat er Sie wiederholt dort besucht? Jawohl. Herr Doktor, eine Frage noch. Bitte. Gibt es irgendeinen Zweifel, dass der zweite SS-Führer auf der Rampe der Dr. Capesius war? Nein. Capesius wird die Familie von Mauritius Berner ins Gas schicken. Im Auschwitz-Prozess leugnet er das. Das Gericht wird ihn wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an mindestens 8000 Menschen verurteilen, zu 9 Jahren Zuchthaus. Henry Ormond fragt in seinem Schlussplädoyer, was für ein Mensch muss dieser Dr. Capesius sein, der, wissend, dass die von ihm durch eine Handbewegung nach links dirigierten, nur noch 1 oder 2 Stunden zu leben hatten, die Familien seiner alten Bekannten und Geschäftsfreunde, ihre Frauen und Kinder, mit einem freundlichen Lächeln und einigen beruhigenden, zuversichtlichen Worten in den Tod schickte. Während der Auschwitz-Prozess tagt, läuft auch ein Verfahren gegen Hermann Krumey und Otto Hunsche. Beide arbeiteten eng mit Adolf Eichmann zusammen, dem Organisator des Holocausts. Eichmann war im März 1944 mit einem Sondereinsatzkommando ins besetzte Ungarn nach Budapest geschickt worden, um die Deportation der Juden Ungarns nach Auschwitz durchzuführen. Krumay und Hunsche wird vorgeworfen, sie hätten den Transport von 437.000 Juden nach Auschwitz organisiert. Davon schickte die SS an der Rampe gleich 300.000 in den Tod. Der Angeklagte Krumay, so wird sich herausstellen, war sogar der Stellvertreter Eichmanns in Ungarn. In seinem Plädoyer beim Auschwitz-Prozess erklärt Aumont am Beispiel von Krumay und Hunsche den Typ des Schreibtischtäters, der den Massenmord organisiert hat und schuldig ist, obwohl er nicht in Auschwitz an der Rampe gestanden hat. In den Fällen Eichmann, Krumay, Hunsche und den vielen anderen, die die Gerichte bereits beschäftigt haben, derzeit beschäftigen und in Zukunft noch beschäftigen werden, haben wir den neuen Mördertyp vor uns, der seine eigenen Hände nicht beschmutzt, der den verwalteten Mord betreibt, auf den Knopf drückt und den bis ins Einzelne durchorganisierten Mordmechanismus damit in Bewegung setzt. Das Urteil im Krumay-Hunsche-Prozess fällt für Aumont und seinen Kollegen Rabe ernüchternd aus. Das Schwurgericht sieht in Krumay nur einen Gehilfen, keinen Mittäter, und verurteilt ihn zu 5 Jahren Zuchthaus. Hunsche wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Henry Aumont äußert sich öffentlich zu dem Urteil im Fernsehmagazin Panorama. Wenn Sie mich fragen, ein Urteil, das Eichmanns langjährigen Unrechtsberater aus subjektiven Gründen freispricht und das Eichmanns Stellvertreter in Ungarn wegen Beihilfe zu 300.000 Morden mit einer Strafe belegt, die nur 2 Jahre über der Mindeststrafe für Beihilfe in einem einzigen Fall auszusprechen ist, ein solches Urteil ist in meinen Augen unmoralisch. Das Urteil ist zunächst gefällt. Beobachter rechnen mit einer Bestätigung des Bundesgerichtshofs, dann wäre es rechtskräftig geworden. Aumont gibt nicht auf, fahndet nach neuen Zeugen, zunächst erfolglos. Schließlich findet Aumonts Kollege Christian Rabe einen Formfehler. Die Geschworenen wurden in einer falschen Reihenfolge einberufen, ja, ein Geschworener. Und das reichte. Und das hatte der Bundesgerichtshof kurze Zeit davor schon einmal entschieden. Und dieses Urteil kannte ich zufällig. Zufällig hatte ich darüber gelesen. Und dann war das für mich Ansporn, den Versuch zu machen, ob ich nicht einen ähnlichen oder gleichen Fehler auch in diesem Prozess finden würde. Und siehe da, ich fand ihn. Es war ein Glücksfall, ja. Allein wegen des Formfehlers hebt der Bundesgerichtshof das Urteil von 1965 auf. 3 Jahre später, 1968-69, wird gegen Krumay und Hunsche neu verhandelt. 107 Zeugen haben Staatsanwaltschaft und Aumont ausfindig gemacht. Mit Erfolg. Am 29. August 1969 verurteilt das Schwurgericht beim Landgericht Frankfurt Hermann Krumay zu lebenslangem und Otto Hunsche zu 12 Jahren Zuchthaus. Henry Aumont könnte nun zufrieden sein und sich auf seinen Ruhestand vorbereiten. Doch die NS-Prozesse lassen ihn nicht los. Bis zu seinem Tod wird er weiter Anwalt der Opfer sein. Sein Sohn erinnert sich. Er ist nicht in Ruhestand gegangen, wie ursprünglich geplant, was natürlich durchaus auch wirtschaftliche Gründe hatte. Er ist ja mit 71 gestorben. Er hatte 2 Jahre vorher einen Herzinfarkt schon. Er hat dann kürzer getreten, etwas weniger gemacht, aber er wollte immer noch, soweit es geht, weitermachen. Und er ist im Grunde genommen natürlich den Tod gestorben, den er sich gewünscht hat, nicht? Er hat davon gesprochen, in den Sielen zu sterben. Er wollte nicht dahinsiechen oder dement werden und zur Belastung für seine Umwelt. Henry Aumont stirbt während einer Verhandlung. Thomas Aumont erinnert sich heute sehr intensiv an seinen Vater. Oft seien sie nach Israel gereist. Er habe sich sehr für dieses Land eingesetzt, als Zuflucht für Juden. Ein Foto, das lange auf dem Schreibtisch des Elternhauses stand, hält einen besonderen Moment fest. Ja, also mein Vater ist da auf einem Empfang bei einem Besuch der israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir wohl und wo ihr dann Leute vorgestellt worden sind aus der jüdischen Gemeinde hier oder die wichtig sind für die Sache des Staates Israel. Und da war mein Vater natürlich auch dabei. Er verbeugt sich ziemlich tief. Man sieht, dass es auch ein wichtiger Moment für ihn ist. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.